Du genau wünschen. Okay, aber was um 7 Uhr am Kopf, ich meine, der weiß auch hier zu reden, wo du noch. Dann habe ich anders, das gehe ich, meine, das wäre eine kurze Sicht, das für die Lambo 44 zu mehr, was du passiert. Du hast als ein Kassettmap gebracht, die am Anfang als Viergeschmär auf den Disc du hast. Den Disc, der kommt schon in einer Woche raus, und das ist von der deutschen Gruppe Lust Hanse. Was für eine Gruppe ist das? Kannst du das mal kurz sagen? Ja, das ist bemerkenswert, dass besonders eine Trierer Gruppe ist, nicht weit von der Grenze, also weg. Die nur hier ihr echt LP an einem ganz bekannten Studio in Frank Ferry an seinem Studio abgeholt hat, von einer großen deutschen Plattenfirma produziert genas. An den Disc heißt nur Future, das heißt Only Future, also ab Deutsch. Nimmern Zukunft. Ja, ja. Mhm. Deutsch übersetzt, was doch ganz viel dann aussieht. Es sind besonders interessante Texte, weil da auf jeden Fall Texte sind unheimlich interessant. Die Musik als wirklich guter Rock. Sie wollen nicht als New Wave, als neue deutsche Welle viel mehr betrüscht gehen. Sie spielen einfach Rock riecht raus, auch wenn das vielleicht ein bisschen nur neue deutsche Welle klingt. Ja, wenn der Titel schon so gängt, den Strom von der neuen deutschen Welle schwingt, wo ihr hauptsächlich die Parole von No Future du hast, dann schwätzt das hier schon für sich. Mhm. Ich meine, immer vielleicht nur den Titel von der LP lauscht, da will ich noch so, in dass die Gruppe den Januar an der Melusine erkennt. Irgendwie ein Datum wird man nach der Zeit dann bekannt geben. Okay, das ist ein Stück aus der LP. Das ist Traumsprayer, und ich meine, fühlt sich schon genug über das, was dran ist. Weil er mir kriegt von den Gruppmeter hier, was ein Disc offiziell als Lützebüch raus ist, Lusthansa dürft an einem Moment auch an der Geschäfte zu kriegen sein. Stimmt das alles? Okay, ja. Und Deutschland geht nicht raus, an Lützebüch eben möglichst spät. Steinzeit von Weltschmerz gleich 20 Uhr am Dienstagabend. SR2 Studio Velezar, Poptime mit Szene Deutschland. Da kommt noch eine Gruppe, die nicht einem Druckfehler zum Opfer gefallen ist, sondern sie nennen sich wirklich so. Lusthansa mit dem Jet Set Star. Und jetzt ist es genau 20 Uhr und anschließend gibt es Prima Klima, und das ist eine Band, die sich als Motto und auf ihre Platte gespielt und geschrieben hat, das Wetter ist für alle da, kein Wunder, denn alleine könnte man es manchmal ja auch kaum verkraften. Von Prima Klima gibt es dann nach Haus, zuerst aber Lusthansa Jet Set Star. Die Analytiktypen von Lusthansa.